herzlich willkommen zu unserem Weihnachtsquiz. Heute wartet ein super Spezialpreis auf Sie. Danke, ich freue mich schon so. Ich brauche nämlich noch Weihnachtsgeschenke. Schön, da freuen sich am Ende auch andere. Unser erstes kleines Weihnachtsgeschenk ist eine leichte Frage für Sie. Oh, da bin ich ja gespannt. Was ist eine Weihnachtskugel? A. Eine Süßigkeit. B. Ein Ball aus Glas als Schmuck für den Weihnachtsbaum. Oder C. Ein dicker Bauch nach dem Essen am Abend des 24. Dezember. Süßigkeiten mag ich gerne. Und es gibt ja kleine Kugeln aus Schokolade. Aber ich denke mal, es ist B. Da haben Sie richtig gedacht. Sehr gut. Aber bei der nächsten Frage bekommen Sie nichts geschenkt. Es geht weiter auf Mittel. Okay. Wissen Sie was? Mir geht es wie Ihnen. Ich möchte ein neues Handy kaufen. Aber mir fehlt für das neue Handy das Geld. Welcher Satz ist hier korrekt? A. Ich kann es mir nicht vorstellen. B. Ich kann mich daran nicht erinnern. C. Ich kann es mir nicht leisten. Ha, das glaube ich Ihnen ja mal gar nicht. Mit Ihrem Beruf verdienen Sie doch sicher ganz gut. Aber egal, das ist ja jetzt auch nicht wichtig. Wenn Ihnen das Geld fehlt, dann ist es C. Sie können es sich nicht leisten. Gut gewählt. Antwort C ist korrekt. Und ja, ich kann mich nicht beschweren. Na, dann können Sie mir die nächste Frage doch schenken, oder? Leider nein. Aber wenn Sie aufhören möchten, geht das auch. Dann bekommen Sie aber nur ein Teilnehmerzertifikat. Nein, nein, dann machen wir lieber weiter. Gut. Kommen wir zu Frage 3. Welcher Satz ist korrekt? A. Ich freue mich auf unser nächstes Weihnachtsessen. B. Ich freue mich auf den Weihnachtsmarkt. C. Ich freue mich über das morgige Familientreffen. Ja, das weiß ich zum Glück ganz genau. Ah, denn das nächste Weihnachtsessen kommt noch. Super! Hurra, gewonnen! Merry Christmas! Stopp, stopp! Jetzt haben Sie die Chance auf den Hauptgewinn. Eine Spezialfrage. Antworten Sie richtig, gehört er Ihnen. Antworten Sie falsch? Kann ich Weihnachten vergessen? Ja, ja. Also? Na gut, ich gehe auf Risiko. Die finale Frage. Welche Aussage stimmt nicht? A. Senioren geben am meisten Geld für humanitäre Hilfe. B. Das meiste Geld bekommen die Organisationen im Dezember. C. Freitagsdemonstrationen für die Umwelt gab es in Deutschland schon vor 40 Jahren. Also, dass die Schüler jeden Freitag auf die Straße gehen, das stimmt. Aber schon vor 40 Jahren? Nein, das ist nicht richtig. C. Glückwunsch! Richtig! Prima! Weihnachten darf kommen!